Die südkoreanische Zeitung Hangyore behauptete am 31. Juli in einem Artikel, dass das US-amerikanische Raketenabwehrsystem SAAT kein Schild gegen die interkontinentale ballistische Rakete der TFIAK sein könne. Die Entscheidung der Regierung, 4 SAAT-Startrampen, die in der amerikanischen Militärbasis verstärkt aufbewahrt seien, im Ort Songju zusätzlich zu stationieren, so hieß es im Artikel weiter, errege nur Zweifel. Mit SAAT die nordkoreanische ballistische Rakete abzufangen, sei völlig unmöglich.